Evil Radio. Foss and Stocks. Live. sonic forces hit the rock that we don't wanna stop. Get in low, and if your body low, it was a big deal, and let's go to bomb. The music of the future, don't be user or drunk. Now for your body, people, listen out, it's sonic, is it now? With products so devastating, all the people break. Ich glaub's ja nicht, was mit dir aufgeht. Party bis zum Anschlag. Hier kommt der Sound, der Trommel zählt. Manchmal, du kannst das Gerät nicht bremsen. Schon gar nicht mit bloßen Händen. Wo bin ich? Schon am Limit. EO geht zum G zum R nach vorne bis zum geht nicht mehr. Bin ich? Schon am Limit. Setz dich hin und schneid dich an, weil uns jetzt nicht mehr. Side.

Gepflegte Beats und nicht nur Schranzen. Danach muss man sich bewegen. Jeder DJ kann das legen. Tanzen. Ich bin. Schranzen. Gepflegte Beats und nicht nur Schranzen. Danach muss man sich bewegen. Jeder DJ kann das legen, tanzen. Tanzen. Tanzen. Bad. Turntable Days 2004. Die Sputnik Turntable Days in Text, Bild und Ton. Auf www.sputnik.de.